Kundgabe 5969. Empfangen durch Bertha Dodder am 1. und 5. 1954. Gottes Gnade, um in göttliche Ordnung zu kommen. Eine Fülle göttlicher Gnade strömt auf euch herab, so ihr euch Gott hingebet, so ihr wollet, dass ihr mit ihm verbunden seid, so ihr euch das Wohlgefallen Gottes zu erringen trachtet. Ihr könnet dessen gewiss sein, dass seine Gnade euch erfasst, so wie es euch nur ernst ist, eurer Bestimmung gemäß zu leben auf Erden, so wie es euer Streben ist, ihm näher zu kommen. Und seine Gnade ist für den, der sie annimmt, Gewähr, dass er sein Ziel erreicht. Denn wozu ihr Menschen zu schwach seid, das wird euch leicht fallen mit seiner Gnade. Gnade ist jedes Hilfsmittel zum geistigen Aufstieg. Gnade ist ein göttliches Geschenk, das euch in einen Zustand versetzt, den ihr nicht verdient habt, weil ihr euch einstmals freiwillig abwandtet von Gott. Dessen Hilfe ihr aber benötigt, um das tun zu können, was euch wieder zu ihm hinführt, um ein Leben in gottgewollter Ordnung zu führen. Ihr seid wahrlich ohne seine Hilfe, seine Gnade zu schwach, in diese Ordnung einzutreten. Denn euer Verlangen ist nach unten gerichtet. Euer Wesen ist so beschaffen, dass ihr lieber außerhalb göttlicher Ordnung verbleibet, dass ihr darum auch ferne seid von ihm, dessen Nähe euch aber endloses Glück bereiten und mit Seligkeit erfüllen würde. Und ihr sollt ihm wieder nahe kommen. Ihr sollt wieder werden, was ihr waret im Anbeginn. Ihr sollt wieder in göttlicher Ordnung leben, um auch jeglicher Schwäche und Finsternis ledig zu sein. Das ist Gottes Wille, und darum wird er euch immer wieder mit seiner Gnade und Liebe beistehen. Er wird euch niemals euch selbst überlassen, sondern euch mit Gnaden überschütten. Doch immer es euch freistellen, ob und wie ihr sie nützen wollet. Wer aber ernstlich strebet nach ihm, wer seine Erdenlebensaufgabe erkennet und das Verlangen hat, in die göttliche Ordnung wieder einzutreten, der wird wahrlich nicht kraftlos verbleiben. Denn Gottes übergroße Liebe erfasst ihn und zieht ihn zur Höhe. Gottes Kraft erfüllt ihn und der Aufstieg wird ihm nun leicht. Amen.